Abschnitt 44 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Klaus Missfeld. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 44, das Berliner Verbrechertum, Teil 3. Vorsitzender, Sie begingen in Breslau 2 Einbrüche und wurden deshalb hier bestraft? Nitter, jawohl, aber unschuldig. Vorsitzender, war Knitelius an diesen Einbrüchen beteiligt? Nitter, nein, Knitelius war an den Breslauer Einbrüchen in keiner Weise beteiligt. Vorsitzender, wo verkehrten Sie in Breslau? Nitter, im Residenzcafé nachmittags, abends im Café Harmonia, wo die weibliche Breslauer Halbwelt stark vertreten ist. Ich lernte auch Fräulein Bethke und Fräulein Zimmermann kennen. Knitelius verkehrte noch mit einer anderen Dame. Er ersuchte mich einmal, diese zu beobachten, da er sie im Verdacht habe, dass sie auch mit anderen Herren verkehre. Ich lehnte das aber mit der Bemerkung ab, du bist der Dame ja auch nicht treu. Eines Tages traf ich Fräulein Zimmermann in Berlin in der Friedrichstraße. Sie klagte mir, dass Knitelius ihr untreu sei und sie verlange jetzt von ihm 2000 Mark Abstandsgeld. Heiterkeit. Nachdem ich aus Breslau kam, fuhr ich auf einige Tage nach Braunschweig, um eine mir befreundete Dame zu besuchen. Ich verlor infolgedessen meine Stellung bei Grützmacher. Ich spielte alsdann gewissermaßen Wabank. Ich wollte die Maßnahmen der Kriminalpolizei kennenlernen. Ich meldete mich im Einverständnis mit Knitelius telefonisch bei Herrn Kriminalkommissar Klinghammer und sagte ihm, dass ich ihm wichtige Mitteilungen machen könnte. Der Kriminalkommissar schlug mir vor, uns im Café Opera zu treffen. Ich erwiderte, im Café Opera bin ich bekannt. Ich möchte einen anderen Treffpunkt. Darauf schlug der Kriminalkommissar die Konditorei von Baumgarten am Belle Alliance Platz vor. Ich sagte zu dem Kriminalkommissar, ich könnte ihm gegen Bezahlung über einen Juwelenschieber Turban Auskunft geben. Ich kannte bis dahin Knitelius nur unter dem Namen Turban. Der Kriminalkommissar sagte mir sofort, Sie meinen Knitelius. Ich bemerkte, es ist möglich, dass dieser Turban Knitelius heißt. Ich sagte zu dem Kriminalkommissar, Knitelius bewegt sich viel in Einbrecherkreisen. Vorsitzender, wie kamen Sie zu dieser Behauptung? Nitter, mir war bekannt, dass Knitelius wegen Verdachts eines Einbruchs in einen Juwelierladen in Frankfurt am Main verhaftet worden war. Ich muss bemerken, dass ich ein Doppelspiel spielte. Ich wollte einmal von Kriminalkommissar Klinghammer erfahren, welche Maßnahmen von der Polizei gegen Knitelius und das Fräulein Bethke getroffen wurden, zumal mir bekannt war, dass die Bethke von der Kriminalpolizei beobachtet wurde. Andererseits wollte ich wissen, was Knitelius unternimmt. Vorsitzender, haben Sie das, was Sie von Herrn Kriminalkommissar Klinghammer über Knitelius gehört, letzterem mitgeteilt? Zeuge, jawohl. Wenigstens zum Teil. Vorsitzender, was haben Sie Knitelius verschwiegen? Zeuge, das weiß ich nicht mehr. Vorsitzender, erhielten Sie von Knitelius Bezahlung? Zeuge, jawohl, ich erhielt von Knitelius 20 Mark. Vorsitzender, Sie spielten also ein Doppelspiel. Sie wollten von der Kriminalpolizei und von Knitelius Bezahlung erhalten? Zeuge, jawohl. Vorsitzender, wenn Sie von der Kriminalpolizei Bezahlung erhalten hätten, dann wären Sie in den Dienst der Kriminalpolizei getreten? Zeuge, es wäre auf die Bezahlung angekommen. Für 10 oder 20 Mark wäre ich nicht in den Dienst der Kriminalpolizei getreten. Vorsitzender, war Ihnen bekannt, dass Knitelius stets eine geladene Browning-Pistole bei sich trug? Zeuge, jawohl, das war aber nichts Außergewöhnliches. Juwelenpfandscheine, mit denen Knithelius handelte, wurden von anständigen Bürgersleuten nicht gekauft. Knithelius war daher genötigt, wenn er Geschäfte machen wollte, in Lokalen wie Café Opera und Café Westminster zu verkehren. In diesen Cafés hat mindestens jeder dritte Mann eine geladene Schießwaffe. Vorsitzender: Knithelius hatte auch, als er im Café Westminster verhaftet wurde, die geladene Browning-Pistole bei sich? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Nun, Nitter, Sie werden schon gemerkt haben, dass Ihre Behauptung, Sie haben den Einbruch in der hiesigen Hirschapotheke nicht mit Knithelius, sondern mit dem schwarzen Arthur zusammen begangen, keinen überwältigenden Eindruck gemacht hat. Zeuge: Ich weiß, dass man mir nicht glaubt, ich muss aber meine Behauptung aufrechterhalten. Vorsitzender: Sie sagen, Knithelius war wohl in Magdeburg, er hat sich aber an dem Einbruch in der Hirschapotheke nicht beteiligt, das war der schwarze Arthur? Zeuge: Jawohl. Auf Auffordern des Vorsitzenden schilderte Nitter in ausführlicher Weise, was er am 25. Oktober 1908 in Magdeburg bis zum Einbruch in die Hirschapotheke getan habe. Nitter teilte bei dieser Gelegenheit mit, dass er gegen 3 Uhr nachmittags mit dem schwarzen Arthur in seiner hiesigen Wohnung in der Anhaltstraße zusammen war. Schneidermeister Behrig und Tochter bekundeten auf das Bestimmteste, dass ein Mann an jenem Sonntagnachmittag Nitter nicht besucht habe. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Bourret: Nitter, Sie haben 3 verschiedene Angaben gemacht. Zuerst sagten Sie, Sie haben mit einem Unbekannten den Einbruch in die Hirschapotheke begangen, von dem Sie nur wissen, dass er mit Vornamen Fritz heißt. Alsdann haben Sie Knithelius als Mittäter angegeben und darauf haben Sie gesagt, Knithelius war nicht Ihr Komplize, sondern der Ihnen aus Berlin bekannte schwarze Arthur. Ich bin nun von Knithelius ersucht worden, Sie zu bitten, der Wahrheit vollständig die Ehre zu geben und auch zu gestehen, dass Knithelius nicht in Magdeburg war. Nitter schwieg. Verteidiger: Wollen Sie nicht vollständig die Wahrheit sagen? Bleiben Sie bei der Behauptung, Knithelius war wohl am Tatort, aber bei dem Magdeburger Einbruch nicht beteiligt? Nitter nach einer kurzen Pause: Wenn ich jetzt sage, Knithelius war nicht in Magdeburg, dann wird man es mir doch nicht glauben. Verteidiger: Es handelt sich nicht darum, was man Ihnen glauben wird, sondern was wahr ist. Was aus Ihrer Aussage für Schlüsse gezogen werden könnten, darf Sie nicht kümmern. Ihre Pflicht ist es, vor Gericht die volle Wahrheit zu sagen. Nitter: Ich will jetzt bekennen, Knithelius war nicht in Magdeburg. Große allgemeine Bewegung. Vorsitzender: Also jetzt behaupten Sie, Knithelius war nicht in Magdeburg? Nitter: Ja. Vorsitzender: Sie wissen aus der Verhandlung gegen Sie, dass eine Anzahl Zeugen bekundet haben, Knithelius war in Magdeburg. Deshalb haben Sie gesagt, er war wohl am Tatort, war aber an der Tat nicht beteiligt. Zeuge: Ich bitte um eine Pause, damit ich mich ein wenig erholen kann. Ich bin erschöpft. Der Vorsitzende ließ den Zeugen hinausführen. Es wurde darauf die gerichtliche Aussage der verstorbenen Prostituierten Haars verlesen. Diese hatte bekundet, nach der ihr vorgelegten Fotografie erkenne sie den Mann aufs Bestimmteste wieder, mit dem sie in der Nacht vom 24. zum 25. Oktober 1908 in Magdeburg zusammen gewesen sei. Fräulein Wieland: Sie habe in früheren Jahren in Frankfurt mit dem Angeklagten intim verkehrt. Zuhälterdienste habe der Angeklagte ihr nicht geleistet. Geschäftsführer Krumme, Berlin: Ich bin Geschäftsführer des Detektivbüros von Grützmacher in Berlin. Nitter war von Oktober 1907 bis Ende Januar 1908 bei Grützmacher als Detektiv engagiert. Im Allgemeinen war Nitter ganz brauchbar. In der letzten Zeit erschien er aber oftmals in sehr derangierter Kleidung, wurde nachlässig und kam auch ungemein spät ins Büro. Er wurde deshalb entlassen. Er renommierte außerdem ungemein, er sei imstande, jeden Geldschrank zu öffnen. sodass ich ihm drohte, die Kriminalpolizei auf ihn aufmerksam zu machen. Nachdem ich den Angeklagten hier gesehen, kann ich mit vollster Bestimmtheit sagen, dass der Angeklagte den Nitter einmal in unserem Büro besucht hat. Ich habe auch den Angeklagten einmal, wenn ich nicht irre, nach dem Verbrechen in Magdeburg mit einer Dame im Kronencafé in Berlin gesehen. Ich will noch bemerken, dass Nitter mit einem früheren Angestellten von uns, einem brünetten Mann namens Arthur Schischonka, befreundet war. Ich vermute, Nitter hat sich aus seiner Bekanntschaft mit verschiedenen Arthurs den schwarzen Arthur zusammengebaut. Vorsitzender: Wie sieht dieser Arthur Schischonka aus? Zeuge: Er ist etwa Mitte der 30er Jahre, mittelgroß und hat einen schwarzen Schnurrbart und einen schwarzen Spitzbart. Vorsitzender: Wissen Sie die nähere Adresse des Schischonka? Zeuge: Er wohnt in der Bülowstraße in Berlin. Die Hausnummer weiß ich leider nicht. Auf Antrag des Staatsanwalts wurde beschlossen, den Arthur Schischonka als Zeugen zu laden. Darauf wurde Nitter nochmals in den Saal geführt. Verteidiger: Nitter, kennen Sie einen brünetten Menschen, einen ehemaligen Angestellten bei Grützmacher, mit dem Sie sehr befreundet waren? Zeuge: Ich weiß im Augenblick nicht. Verteidiger: Kennen Sie einen Arthur Schischonka? Zeuge: Jawohl. Verteidiger: War das etwa der schwarze Arthur, Ihr Komplize bei dem Einbruch in die Magdeburger Hirsch-Apotheke? Zeuge: Nein. Verteidiger: Sie haben zugegeben, dass Knitelius nicht in Magdeburg war. Ich frage Sie jetzt, wo wir am Ende Ihrer Vernehmung stehen. Haben Sie Ihrer Aussage noch etwas hinzuzufügen oder etwas abzuändern? Zeuge: Wenn ich jetzt etwas mitteile, dann wird es mir ja doch nicht geglaubt. Vorsitzender: Das will ich nicht sagen. Das Gericht will nur die Wahrheit ermitteln. Wir stehen der Sache vollständig objektiv gegenüber. Verteidiger: Sie scheinen noch etwas auf dem Herzen zu haben. Erleichtern Sie Ihr Gewissen. Sagen Sie aber jetzt die Wahrheit. Zeuge: Ich habe bisher nicht die volle Wahrheit gesagt, weil die Reise nach Magdeburg noch mit einer anderen Straftat zusammenhängt. Verteidiger: Wenn Sie befürchten, sich einer strafrechtlichen Verfolgung auszusetzen, dann können Sie, soweit es Ihre Person betrifft, die Aussage verweigern. Zeuge: Dann will ich es sagen. Die Reise nach Magdeburg hängt mit einer Tat zusammen, die aufgrund des Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs bestraft wird. Große allgemeine Bewegung. Verteidiger: Sie können, soweit Sie glauben, dass Sie sich strafbar gemacht haben, die Aussage verweigern. Bezüglich des Angeklagten müssen Sie aber aussagen. Sie können das umso mehr tun, da der Angeklagte aufgrund des Paragraphen 175 nicht ausgeliefert ist, also deshalb nicht bestraft werden kann. Zeuge: Ich habe eine längere Erzählung zu machen. Ich bin aber zu erschöpft. Vorsitzender: Dann wollen wir Ihre weitere Vernehmung morgen fortsetzen. Fräulein Staudinger, Berlin, bekundete alsdann als Zeugin, die Zimmermann habe ihr erzählt, dass sie Knitelius viel Geld gebe. Oberkellner Königsegge vom Café Maxim in Berlin bekundete, dass er den Angeklagten im Café Maxim oftmals in Gesellschaft des Nitter und verschiedener zweifelhafter Persönlichkeiten gesehen habe. Am 5. Verhandlungstage erregte die Aussage des Privatdetektivs Dinger, Berlin, großes Aufsehen. Der Zeuge bekundete auf Befragen des Vorsitzenden: Ich war mit Nitter zusammen in dem Detektivbüro Grützmacher in Berlin. Ich habe Nitter und den Angeklagten, der sich Turban nannte, oftmals zusammen gesehen. Ich wusste, dass der wirkliche Name des Turban Knitelius war. Es war mir bekannt, dass Knitelius und Nitter oftmals Reisen nach außerhalb unternahmen. Sie waren in Frankfurt, Zürich, Braunschweig, Breslau und so weiter und drehten dort Dinger. Wenn sie zurückkamen, hatten beide gewöhnlich viel Geld. Sobald das Geld knapp wurde, verschwanden sie wieder aus Berlin. Nitter hatte stets Tandelzeug in der Tasche. Ich sagte ihm einmal: Du scheinst verhältnismäßig wenig bei deinen Fahrten zu verdienen. Nitter versetzte: Du kannst doch nicht verlangen, dass der zweite Mann ebenso viel verdient wie der erste. Sobald Knithelius aus Berlin verschwunden war, war auch Nitter nicht in Berlin. Einige Wochen vor dem Magdeburger Morde sagte mir Nitter, wir wollen eine Reise nach Magdeburg unternehmen und in eine Apotheke einbrechen. Wir müssen Gift haben. In Berlin ist in dieser Beziehung nichts zu machen. Nitter stand vollständig unter dem Einfluss von Knithelius. Sie hingen wie Kletten zusammen. Nitter sagte mir einmal auf meine Vorhaltungen, ich bin gezwungen, mich dem Willen des Knithelius vollständig zu unterwerfen. Er hat mir gedroht, wenn ich mit ihm breche, dann schießt er mich über den Haufen. Knithelius sprang auf und rief in größter Entrüstung, das ist frech gelogen. Vorsitzender, verhalten Sie sich ruhig, Angeklagter. Zeuge, ich stehe hier unter meinem Eide und habe absolut kein Interesse, etwas Unwahres zu bekunden. Nitter sagte mir, wenn Knithelius mich ansieht, dann muss ich alles machen, was er mir befiehlt. Vorsitzender, halten Sie Nitter für geistig normal? Zeuge, ich halte Nitter noch heute nicht für geistig normal. Nitter hatte einmal eine schlimme Hand. Wir rieten ihm, er solle zum Arzt gehen. Er tat das aber nicht. Augenscheinlich hatte er sich bei einem Einbruch mit dem Bohrer die Hand verletzt. Vorsitzender, in welchen Lokalen verkehrten Knithelius und Nitter? Zeuge, im Café Westminster, Café Opera, Café Maxim, Café Victoria, kurz überall, wo in Berlin die feinere Verbrecherwelt verkehrt. Wenn den beiden das Geld klamm wurde, sagte Knithelius zu Nitter, Edwin, wir wollen wieder auf die Fahrt gehen. Verteidiger, woraus entnehmen Sie, dass Knithelius mit Nitter Einbrüche machte? Zeuge, wenn Nitter mit Knithelius aus Berlin verschwand, hatten beide wenig Geld. Wenn sie zurückkamen, hatten sie eine Menge blauer Lappen in der Tasche. Wenn man außerdem in Betracht zieht, dass sie beide Tandelzeug in der Tasche trugen, dann liegt es doch klar auf der Hand, dass sie Einbrüche unternommen hatten. Vorsitzender, weshalb wurde Nitter von Grützmacher entlassen? Zeuge, weil befürchtet wurde, dass Nitter über kurz oder lang bestraft werden würde. Es war aber Grundsatz im Grützmacherschen Büro, nicht bestrafte Leute zu beschäftigen. Angeklagter, der Chef des Grützmacherschen Büros, Herr Grützmacher, ist selbst mit 2 Jahren Zuchthaus bestraft. Zeuge, das ist ganz nebensächlich. Verteidiger, nebensächlich ist das keineswegs, und zwar umso weniger, da Sie soeben bekundet haben, es war Grundsatz des Grützmacherschen Büros, nicht bestrafte Leute zu beschäftigen. Zeuge, Herr Grützmacher lebt gewissermaßen schon längst im Ruhestand. Wir haben mit ihm nichts zu tun. Chefin ist Frau Grützmacher, Geschäftsführer Herr Krumme. Verteidiger, Sie standen doch mit der Berliner Kriminalpolizei in Verbindung. Zeuge, jawohl. Verteidiger, haben Sie der Kriminalpolizei von den verbrecherischen Plänen des Nitter und Knithelius Mitteilung gemacht? Zeuge, ich wusste ja nicht, ob die Pläne ernst waren. Verteidiger, aus Ihren Aussagen geht jedenfalls hervor, dass Sie die Pläne für glaubhaft hielten. Darauf kommt es an. Ganz besonders hätten Sie doch die Pflicht gehabt, von dem Plane, dass Nitter mit Knithelius nach Magdeburg fahren wollte, um in eine Apotheke einzubrechen und Gift zu stehlen, Anzeige zu machen. Zeuge, ob das Gift zu verbrecherischen Zwecken dienen sollte, wusste ich nicht. Soweit ich mich erinnere, habe ich Herrn Kriminalkommissar Klinghammer davon Mitteilung gemacht. Kriminalkommissar Klinghammer, aufgefordert, sich über die Aussagen Dingers zu äußern, bemerkte, »Ich muss zunächst bitten, Herrn Dinger zu fragen, ob ich über meine Beziehung zu ihm aussagen darf.« Vorsitzender, »Dinger, wollen Sie sich hierüber äußern?« »Dinger, soweit es mich persönlich betrifft, möchte ich mit Rücksicht auf mein Geschäft, ich bin jetzt selbstständig, dies nicht preisgegeben wissen.« Der Verteidiger wendete ein, dass ein Zeugnisverweigerungsrecht in diesem Falle nicht vorliegt. Klinghammer, ich habe bereits gesagt, wir haben Leute nötig, die uns Nachrichten aus der Verbrecherwelt bringen. Das liegt im Interesse des Staates und der öffentlichen Sicherheit. Aus diesem Grunde können wir diese Leute nicht preisgeben. Ich bin mit Nitta oftmals zusammengekommen. Ich war selbstverständlich Nitta gegenüber sehr vorsichtig. Dinger hat mir mehrere Male Mitteilungen über die Pläne von Knithelius und Nitta gemacht. Ich habe auch deshalb Nachforschungen angestellt, konnte aber etwas Bestimmtes nicht erfahren. Die Polizeibehörde in Frankfurt am Main schrieb mir, ihr sei ein Einbrecher oder Hochstapler Knithelius nicht bekannt. Verteidiger: Dinger, wodurch erfuhren Sie, dass Knithelius und Nitta nach Frankfurt am Main gefahren sind? Zeuge: Eines Tages kam Knithelius zu uns ins Büro und sagte, wir sollten Nitta bestellen, dass er ihn auf dem Anhalter Bahnhof erwarte. Er wolle mit Nitta zusammen nach Frankfurt am Main fahren. Darauf war Knithelius und Nitta auf einige Zeit aus Berlin verschwunden. Als sie zurückkamen, hatten beide viel Geld. Verteidiger: Was erhielten Sie für Ihre Mitteilungen von der Kriminalpolizei? Zeuge: Ich habe niemals Geld von der Kriminalpolizei erhalten. Herr Kriminalkommissar Klinghammer wollte mir immer Geld geben, ich habe es aber zurückgewiesen. Verteidiger: Welches Interesse hatten Sie, der Kriminalpolizei Mitteilungen zu machen? Zeuge: Das geschah aus geschäftlichem Interesse. Ich bin Detektiv. Da liegt es in meinem Interesse, von der Polizei etwas zu erfahren und ihre Unterstützung zu haben. Meine Beziehungen zur Kriminalpolizei beruhten immer auf Gegenseitigkeit. Kriminalkommissar Klinghammer: Ich kann die Behauptung des Zeugen Dinger bestätigen. Ich kenne Dinger seit 1903 und habe ihn als durchaus anständigen Mann kennengelernt. Er war keineswegs ein gewöhnlicher Vigilant. Er ist überhaupt nicht als Vigilant zu bezeichnen. Auf Befragen des Verteidigers bemerkte Klinghammer, von der Giftgeschichte habe ihm Dinger nichts mitgeteilt. Darauf wurde Nitta in den Saal geführt und ihm die Aussage des Dinger vorgehalten. Nitta bemerkte, ein Laie kann doch gar nicht wissen, wo in einer Apotheke Gift aufbewahrt wird. Der Herr Provisor Schreier hat doch außerdem gestern bekundet, dass wir augenscheinlich nach Geld gesucht haben. Angeklagter: Wenn ich Gift haben will, dann brauche ich bloß ein Rezept zu fälschen. Darauf erhalte ich Gift und Betäubungsmittel in jeder Apotheke. Nitta sagte im Weiteren auf Befragen, er habe, als er aus Breslau kam, viel Geld gehabt. Vorsitzender: Weshalb haben Sie, als Sie aus Breslau kamen, sofort eine Reise nach Braunschweig, Weimar und so weiter unternommen? Nitta: Weil ich eine mir bekannte Dame in Braunschweig besuchen wollte. Vorsitzender: Sie haben überhaupt viel mit Mädchen verkehrt? Nitta: Weshalb sollte ich nicht mit Mädchen verkehren? Heiterkeit im Zuhörerraum. Vorsitzender: Sie sollen mit Mädchen auch Reisen unternommen haben? Nitta: Jawohl, das kann mir doch niemand verbieten. Vorsitzender: Das kostet aber viel Geld. Nitta: Ich hatte ja Geld. Vorsitzender: Nitta, Sie sagten gestern, dass Sie, als Sie mit Knithelius eine Reise nach Magdeburg machen wollten, Taten begangen haben, die laut § 175 des Strafgesetzbuchs strafbar sind. Wollen Sie das einmal ausführlich erzählen? Nitta: Das ist eine längere Mitteilung, dazu bin ich jetzt nicht imstande. Die Sache regt mich derartig auf, dass ich weder Appetit noch Schlaf habe. Ich habe heute Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Das Essen, das ich hier erhalte, ist auch sehr minderwertig. Auf Befragen des Vorsitzenden bemerkte Kriminalkommissar Klinghammer: Diese Sache kommt mir keineswegs überraschend. Nitta sagte mir, wenn Knithelius gar zu sehr in der Patsche sitzt, dann fällt er einfach in Ohnmacht. Ich hatte sofort die Überzeugung, dass Nitta dasselbe Manöver machen wird. Der Vorsitzende befahl, Nitta wieder abzuführen, untersuchte den Gerichtsarzt Medizinalrat Dr. Käferstein zu veranlassen, dass Nitta kräftigere Kost und eine gute Tasse Kaffee erhalte, damit er nachmittags in der Lage sei, weiter vernommen zu werden. Schriftsetzer Feller, Berlin: Ich kenne Nitta von Jugend auf. Als ich einmal ins Café Maxim kam, sah ich Nitta mit Knithelius, den ich damals zum ersten Mal sah, zusammensitzen. Nitta fragte mich später: Was hältst du von dem Mann? Ich sagte: Das scheint ein Zuhälter zu sein. Nein, sagte Nitta, es ist ein Einbrecher. Ich laure bloß darauf, noch mehr von seinen Einbrüchen zu erfahren. Dann zeige ich ihn an. Ich habe Nitterter noch mehrfach mit Knithelius zusammengesehen. Sie waren sehr befreundet. Nitter erzählte mir, Knithelius habe viel Geld. Er habe 60.000 Mark auf der Bank. Ich habe mich, da ich Nitter im Verdacht hatte, dass er auch Einbrüche begehe, von ihm zurückgezogen. Als ich hier in der Verhandlung gegen Nitter als Zeuge geladen war, war ich nachmittags im Café Hohenzollern am Breiten Weg. Da machte ich die Bekanntschaft eines Herrn Ledermann. Am Tische saß ein junger Mann, der bemerkte, er sei Angestellter in einem Konfektionsgeschäft. Einige Stunden vor dem Mord in der Hirschapotheke habe er, Nitter und Knithelius im Café Hohenzollern Billard spielen sehen. Kaufmann Ledermann bestätigte diese Erzählung, er könne sich aber augenblicklich auf den Namen des Konfektionärs nicht erinnern. Angeklagter: Ich kann überhaupt nicht Billard spielen. Es wurde darauf nochmals Dinger vorgerufen. Angeklagter: Was Dinger hier gesagt hat, ist alles unwahr. Ich möchte beantragen, Dinger auf seinen Geisteszustand zu untersuchen. Große allgemeine Heiterkeit. Kriminalkommissar Klinghammer: Ich habe niemals die geringste Wahrnehmung gemacht, dass Dinger geistig nicht normal ist. Tapezier Kosslich, Berlin: Ich habe den Angeklagten für einen Zuhälter gehalten. In Berlin gibt es viele Zuhälter, die aufs Eleganteste gekleidet gehen. Selbst viele verheiratete Männer sind Zuhälter bei ihren Frauen. Detektiv Teupold: Nitter rühmte sich, dass er eine große Fertigkeit im Kartenlegen besitze. Er erzählte, er verdiene damit viel Geld. Die Weiber seien ganz toll auf das Kartenlegen und bestürmten ihn. Vorsitzender: Nitter hat wohl überhaupt viel Verkehr mit Weibern gehabt? Zeuge: Jawohl. Nachmittags wurde der Angeklagte in Sträflingskleidung vorgeführt. Er äußerte, Dinger sei ein ungemein nervöser Mann, so dass man ihn für halb verrückt erklären könne. Nitter sollte alsdann über seine Reise aus Anlass von Vorgängen, die mit dem Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs in Verbindung stehen, erzählen. Der Staatsanwalt beantragte, während dieser Bekundung die Öffentlichkeit auszuschließen. Nach kurzer Beratung gab der Gerichtshof dem Antrag des Staatsanwaltes statt, da eine Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit zu befürchten sei. Dem Magdeburger Polizeipräsidenten, den als Zeugen geladenen Magdeburger und Berliner Kriminalkommissaren, zwei ausgelosten Geschworenen und den Vertretern der Presse wurde der Zutritt gestattet. Nitter erzählte alsdann mit großen Umschweifen: Ich habe am 20. Oktober 1908 im Restaurant Siechen in der Bärenstraße in Berlin die Bekanntschaft zweier Ulanenoffiziere gemacht, von denen mir der eine einen unzüchtigen Antrag machte. Der Offizier stieß mich mit dem Fuß. Über das, was weiter geschah, verweigere ich die Aussage. Diesen Vorgang habe ich am folgenden Tage dem Knithelius im Café Victoria erzählt. Knithelius versetzte, ihm sei ebenfalls ein solches Anerbieten gemacht worden. Ich schlug darauf Knithelius vor, nach Magdeburg mit mir zu fahren. Knithelius lehnte aber ab, mit dem Bemerken, er habe einem Herrn, einem Großkaufmann aus Wiesbaden, mit dem er homosexuelle Beziehungen habe, versprochen, mit ihm zusammen zu sein. Aus diesem Grunde sei er, Nitter, mit dem schwarzen Arthur nach Magdeburg gefahren. Auf nochmaliges eindringliches Befragen sagte Nitter, er müsse dabei bleiben, dass er mit dem schwarzen Arthur und nicht mit Knithelius nach Magdeburg gefahren sei. Der schwarze Arthur, dessen Name ihm nicht bekannt sei, sei sein Komplize gewesen. Angeklagter Knithelius bezeichnete die Erzählung des Nitter, soweit sie ihn betreffe, als unwahr. Er kenne das homosexuelle Treiben in Berlin ganz genau, er habe aber niemals zu diesen Leuten irgendwelche Beziehungen unterhalten. Vorsitzender: Sind Sie der Ansicht, dass Nitter homosexuelle Beziehungen gehabt hat? Knithelius: Das halte ich nicht für unmöglich. Vorsitzender: Nitter, haben Sie homosexuelle Beziehungen gehabt, wodurch Sie sich strafbar gemacht haben? Sie haben das Recht, die Antwort hierauf zu verweigern. Nitter: Ich verweigere die Antwort. Darauf wurde die Öffentlichkeit wiederhergestellt und Fräulein Elisabeth Bethke als Zeugin in den Saal gerufen. Diese war eine sehr hübsche, elegant gekleidete, schlanke Hellblondine von 24 Jahren. Sie gab an, dass sie Sängerin sei. Sie habe im Jahre 1906 den Angeklagten in Frankfurt am Main kennengelernt. Sie habe mit dem Angeklagten auch eine Zeit lang in Wiesbaden gelebt. Er sagte, er werde von seinen Eltern unterstützt und handle mit Juwelen. Knithelius hatte ihr versprochen, sie zu heiraten. Sie habe das nicht wollen, da der Angeklagte oftmals sehr mit ihr zankte. Er war ungemein eifersüchtig. Er beschuldigte sie oftmals, dass sie mit anderen Männern verkehre. Herr von P. habe ihr eines Abends im Theater ein Bukett gesandt und sie zum Abendbrot eingeladen. Sie habe auch die Einladung angenommen. Herr von P. habe sie vor Knithelius gewarnt. Eines Tages hörte sie, Knithelius sei im Café Westminster in Berlin verhaftet worden. Sie sei auch zum Kriminalkommissar Klinghammer als Zeugin geladen worden. Kriminalkommissar Klinghammer sagte zu ihr, ich warne Sie vor Knithelius. Sie ahnen nicht, in welcher Gefahr Sie sich befinden. Knithelius macht alle möglichen dunklen Geschäfte. Sie habe dies Knithelius wiedererzählt. Letzterer sagte, der Umstand, dass ich sofort wieder entlassen wurde, spricht doch deutlich dafür, dass ich unreelle Geschäfte nicht mache. Ich bemerke, so etwa fuhr die Zeugin fort, ich unterhielt mit Knithelius anfänglich nur freundschaftliche Beziehungen. Eines Tages kam Fräulein Zimmermann zu mir in meine Wohnung und schimpfte mich furchtbar aus, weil ich ihr ihren Bräutigam abspenstig gemacht hätte. Ich sagte, ich habe kein Verhältnis mit Herrn Knithelius. Fräulein Zimmermann machte mir aber solch großen Skandal, dass ich ihr die Tür gewiesen habe. Ich habe dem Angeklagten einige Male Juwelen versetzt. Ich hatte keine Bedenken, da ich mehrfach gesehen hatte, wie Knithelius die Juwelen von Safran und anderen Leuten im Café Westminster kaufte. Der Angeklagte ging stets sehr elegant gekleidet und war auch oftmals verreist. Eines Tages saß ich mit Knithelius im Café Westminster. Da kam eine alte Dame ins Café und machte dem Knithelius eine furchtbare Szene. Knithelius bat mich, mich zu entfernen. Das tat ich auch sofort. Einige Male habe ich auch Nitter in Gesellschaft des Knithelius gesehen. Ich sagte, ich kann den Menschen nicht leiden. Knithelius bemerkte, Nitter ist eine rothaarige Bürste. Heiterkeit. Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden sagte die Zeugin, sie habe am 27. Oktober 1908 den Angeklagten zum letzten Mal in Berlin gesprochen. Seit dieser Zeit habe sie ihn erst hier wieder auf der Anklagebank gesehen. Vorsitzender, hat Ihnen der Angeklagte seit dem 27. Oktober 1908 jemals geschrieben? Zeugin, nein. Vorsitzender, hat er Ihnen jemals irgendein Lebenszeichen gegeben? Zeugin, nein, niemals. Vorsitzender, hatte er Ihnen geschrieben, wenn er früher verreist war? Zeugin, jawohl. Vorsitzender, oft? Zeugin, ja. Verteidiger, Sie sollen dem Angeklagten einmal zu Weihnachten einen 1000-Mark-Schein geschenkt haben? Zeugin, entrüstet, so etwas wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Ich habe nicht 1000 Mark zu verschenken. Verteidiger, war es vielleicht eine geringere Summe? Zeugin, nein, ich habe nichts zu verschenken. Verteidiger, hat sie der Angeklagte oftmals schwer misshandelt? Zeugin, er hat mich vielfach geschlagen. Das geschah zumeist aus Eifersucht. Verteidiger, Sie sollen bisweilen den Angeklagten auch geschlagen haben? Zeugin, ich habe mich allerdings einmal gewehrt, und zwar recht kräftig. Große allgemeine Heiterkeit. Angeklagter, Fräulein Bethke kam mit einem Messer auf mich zu. Ich flüchtete mich deshalb in ein Zimmer und riegelte mich ein. Vorsitzender, hatte der Angeklagte eine besondere Veranlassung, sie zu schlagen? Zeugin, einige Male schlug er mich, weil ich mit Herrn von P. spazieren gegangen war. Ich bemerke ausdrücklich, meine Beziehungen zu Herrn von P. waren nur freundschaftliche. Herr von P. hat mich vielfach in eindringlichster Weise vor dem Angeklagten gewarnt. Vorsitzender, Diese Warnungen waren aber vergebens. Zeugin: Allerdings. Verteidiger: Sie waren in den Angeklagten sehr verliebt. Zeugin: In der letzten Zeit liebte ich ihn nicht mehr, da er gar zu brutal war. Hierauf wurde Rittergutsbesitzer von P. als Zeuge vernommen. Ich habe Fräulein Bethge auf der Bühne in Berlin gesehen und interessierte mich sehr für sie. Ich habe jedoch niemals schmutzige Beziehungen zu der jungen Dame gehabt. Ich wollte sie in der Hauptsache vor Knithelius schützen. Ich schlug ihr daher vor, ein Jahr aus Berlin fortzugehen, damit sie sich Knithelius aus dem Kopf schlage. Fräulein Bethge war aber nicht zu bewegen, von Knithelius zu lassen. Dass ich mich mit Knithelius geduzt habe, ist eine Lüge. Ebenso ist es unwahr, dass ich dem Knithelius 10.000 Mark für die Überlassung des Fräulein Bethge angeboten habe. Knithelius hat mir geschrieben, er wolle Fräulein Bethge freigeben, wenn er 10.000 Mark erhalte. Da ich ihm das Geld selbstverständlich nicht gab, hat er mir verschiedene Erpressungsbriefe geschrieben, die ich an das Berliner Polizeipräsidium gesandt habe. Knithelius schrieb mir außerdem, dass ich mich des Bruches des Ehrenworts schuldig gemacht habe. Er werde mir die Knochen kaputtschlagen und dafür sorgen, dass ich des Königs Rock werde ausziehen müssen. Ich bemerke, dass ich damals in keinem Militärverhältnis mehr stand. Verteidiger: Haben Sie dem Fräulein Bethge einmal 1.000 Mark geschenkt? Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Fräulein Bethge, haben Sie diese Summe oder einen Teil davon dem Angeklagten geschenkt? Zeugin: Nein, der Angeklagte hat mir aber einige 100 Mark davon gewaltsam fortgenommen. Nitter: Als er noch Detektiv war, habe er die Bethge im Auftrag von Knithelius observiert. Er habe die Bethge in Gesellschaft mit von P. am Anhalter Bahnhof gesehen und das Knithelius gemeldet. Am 6. Verhandlungstage wurde zunächst nochmals Fräulein Elisabeth Bethge vernommen. Vorsitzender: Nitter sagte gestern, Knithelius hätte zu ihm geäußert: Sage Fräulein Bethge, ich sei mit dir in Magdeburg gewesen, damit sie nicht Argwohn hat, dass ich mit einem anderen Mädchen verreist war. Hätten Sie Argwohn gehabt, wenn Knithelius an zwei Abenden nicht in Berlin gewesen wäre? Zeugin: Nein. Knithelius ist oftmals von Berlin fortgefahren, ohne dass ich etwas davon wusste. Knithelius ist auch oftmals mit anderen Mädchen ausgegangen und gereist. Vorsitzender: Es wäre Ihnen also nicht aufgefallen, wenn Knithelius an zwei Abenden nicht in Berlin gewesen wäre? Zeugin: Keineswegs. Vorsitzender: Sie hatten auch ein Verhältnis mit einem Friseur? Zeugin: Ja. Vorsitzender: Der hieß? Zeugin: Walter Andreas. Vorsitzender: Hatte sich dieser Walter Andreas einen Auslandspass verschafft? Zeugin: Ich glaube, es wollte einmal eine ganze Gesellschaft nach Argentinien gehen. Ich sollte auch mitkommen. Vorsitzender: Hat sich da die ganze Gesellschaft Auslandspässe besorgt? Zeugin: Ich glaube. Bestimmt kann ich es nicht sagen. Der Vorsitzende ersuchte darauf, den Kriminalkommissar Klinghammer bei dem Berliner Passbüro telefonisch anzufragen, ob und wann auf den Namen Walter Andreas ein Auslandspass ausgestellt worden und ob dieser Pass ihm etwa gestohlen worden sei. Knithelius hat sich nämlich unter dem Namen Andreas Walter in Brasilien aufgehalten. Auf Befragen eines Geschworenen bemerkte Fräulein Bethge, Knithelius habe ihr von den ihr von P. geschenkten 1.000 Mark 600 Mark aus ihrem unverschlossenen Koffer genommen. Sie habe deshalb sehr geschimpft. Knithelius ärgerte sich augenscheinlich, dass von P. ihr die 1.000 Mark geschenkt hatte. Knithelius habe ihr die entwendeten 600 Mark nach einiger Zeit in Berlin wiedergegeben. Der folgende Zeuge war Kriminalwachtmeister Richter, Berlin. Am 28. Oktober 1908 erhielt ich von dem Kriminalkommissar Weiland den Auftrag, nach Knithelius zu recherchieren. Die Fotografie von Knithelius war auf dem Präsidium. Ich suchte in den feinen Cafés in Berlin, da mir bekannt ist, dass die raffinierten Verbrecher stets sehr nobel auftreten und in den feinsten Cafés verkehren. Selbstverständlich trifft die Kaffeehausbesitzer hieran keine Schuld. Ich hielt auch in der Wohnung des Nitter, der bis dahin bei seiner Mutter wohnte, Haussuchung. Die Mutter machte auf mich einen ganz vorzüglichen Eindruck. Ich hatte die Überzeugung, dass sie eine hochanständige Frau ist. Es fiel mir auf, dass unter den vorgefundenen Einbruchswerkzeugen schwere Einbruchswerkzeuge, wie sie ganz besonders die Geldschrankknacker haben, nicht vorhanden waren. Ende von Abschnitt 44.